Mein Symbol für Vergänglichkeit. Thank you. Beine getreten. Er ist dann einfach auf den Boden gefallen und hat eine Staubschicht gebildet. Thank you. In der Welt der Papiermenschen wache ich auf. Wache ich auf und blicke mich um. Blicke mich um und sehe nichts als graue Pappe, höre nichts als graue Pappe, fühle nichts als nichts. Die urvertraute Treppe nach unten. Anthrazitfilter auf Licht und Stimmung, welche sich schlagartig krümmt, als ich unten, wieder erwarten und urvertrauen, Menschen sitzen und stehen sehe. Sehe ich Menschen, im rauschend bleiernen Zwielicht von Flur und Küche. Trübe und stumme Gestalten mit kaltfallen Gesichtern. Nur die Augäpfel wenden sich mir zu. Unter den Hüten wenden sich mir nur die Augäpfel zu. Im Nebel rotierend im Luftleeren. Rotiert die Welt der Papiermenschen mitsamt ihren Augäpfeln. In einem fort. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Thank you. geschlagen und in 378.234 Teile zersprungen. Heilig und Baorna Betonschlund. Im Ascheregen. Hallend geflüsterte Wahrheit aus zerborstenen Lippen. Fester Tritt auf festem Grund, stabiler Blick auf klar umrissene schattenlose Dinge. Im Rauschen der Kulisse brechen die dröhnenden Farben aus. Milchglasige Augen, sich entfernend. Echo, Nachklang, Widerhall. Trister Schleier im Nebel. Staubschicht gebildet. Da sind jetzt Fußabdrücke drin.